Danke, Scotty. Ich bin wohlbehalten und ganz hier unten angekommen. Geht das? Liebe Freunde von Alpha Centauri, wir müssen mal drüber reden. Es hilft ja nichts. Dieses Spannungsfeld zwischen Science Fiction und Naturwissenschaften ist einfach so stark. Es gibt immer wieder so laute Diskussionen darüber. Ihr Naturwissenschaftler, ihr seid solche Desillusionisten. Ihr habt überhaupt keine Visionen. Und außerdem wisst ihr sowieso nicht, wie die Physik des 35. Jahrhunderts aussieht. Und man muss diese Science-Fiction-Visionen mit ernst nehmen, denn da kann ja noch alles Mögliche passieren. Und die Arroganz von euch, die kennen wir ja schon. Schon vor 100 Jahren habt ihr ja schon gesagt, die Physik ist zu Ende, es geht gar nicht mehr weiter. Also wir müssen uns mal drüber unterhalten. Kann so etwas wie Beamen, kann Star Trek Wirklichkeit werden? Ist es möglich, Menschen zu beamen? Ist es möglich, mit einem Traktorstrahl einen ganzen Planeten oder einen Mond von seiner Umlaufbahn zu entfernen und zu versetzen? Ups. Ist es möglich, mit Lichtgeschwindigkeit zu fliegen? Und vor allen Dingen, ist es möglich, wirklich bis an den Rand einer Milchstraße zu fliegen und dabei gleichzeitig, ohne Probleme, mit der Zentrale auf der Erde Funkverkehr zu haben? Meine Damen und Herren, ich stehe hier vor einer Frage, die hier im Studio ziemliche Aufruhr verursacht hat. Denn natürlich ist es genau diese Auseinandersetzung, die in solchen Science-Fiction-Serien wie zum Beispiel Raumschiff Enterprise, Star Trek, Voyager und so weiter immer wieder stattfindet. Wieso seid ihr Naturwissenschaftler eigentlich so negativ? Das kann doch alles möglich sein. Man denke doch nur mal ans letzte Jahrhundert. Da hat man ja noch nicht mal für möglich gehalten, dass jemand mit dem Zug fahren kann. Da hat man ja schon gedacht, um Gottes Willen, wenn man mit so einem Zug fährt, wird man zerbröselt. Man wird im Sitz zerquetscht von den Kräften, die da auf uns wirken. Und heute? Heute saust ein Michael Schumacher mit dem Ferrari über den Hockenheimring mit 300 Sachen. Und er wird auch nicht zerquetscht. Oder dass Aluminiumröhren mit 350 Sitzplätzen über den Atlantik fliegen, fast mit Schallgeschwindigkeit. Das sind doch Kräfte im Spiel, da hätte man vor 100 Jahren gedacht, der Mensch wird völlig zerstört. Gibt es also irgendwelche fundamentalen Grenzen, die ganz gleichgültig, in welchem Jahrhundert wir nun eigentlich leben, wirklich immer gültig sind? Oder verändern sich die Gesetze der Physik? Nun, nehmen wir mal ein Jahr, eine Zeit lange vor unserer Zeit. 500 Millionen Jahre oder vor 160 Millionen Jahre, die Dinosaurier. Die hatten ja damals noch keine Physik, aber die hatten auch schon zu leiden. Die hatten nämlich darunter zu leiden, dass es eine Schwerkraft gibt. Die haben gemerkt, jeder Dinosaurier Tag für Tag, gerade die großen Brontosaurier und so weiter, haben gemerkt, je schwerer sie werden, was sie für eine Arbeit verrichten müssen, um sich da wirklich lange vorwärts zu bewegen, überhaupt zu bewegen. Haben gemerkt, dass ihre Trägheit ein Problem ist. Also die Newtonsche Mechanik, also dass da eine Kraft da ist, wenn eine Masse da ist, die scheint also schon immer da gewesen zu sein, sonst hätten sich die Dinge nicht so entwickelt. Schon der Lauf der Planeten ist ein Zeichen dafür, dass Schwerkraft, diese ganz einfache fundamentale Kraft, immer am Werk ist. Also die Newtonsche Mechanik offensichtlich, die gilt schon immer. Sonst wäre das Sonnensystem nicht so, wie es wäre. Kann man das irgendwie ausschalten? Kann man so eine Art von Antigravitation zum Beispiel entdecken? Das ist natürlich jetzt eine der grundsätzlichen Fragen, die immer auftaucht, wenn man ein Raumschiff zum Beispiel beschleunigt. Nun, nehmen wir zum Beispiel mal eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Die sitzen im Auto, Vater gibt Gas, Vollgas. Was passiert mit den beiden Kindern auf den Rücksitzen? Die werden gegen die Sitze gepresst. Beim Raumschiff Enterprise zum Beispiel mit dem Impuls, wir reden nicht über einen Warp-Antrieb, ich weiß, ich höre hier im Studio schon das Murmeln. Nein, ich rede nicht über Warp, sondern einen normalen Impulsantrieb. Also wir reden gar nicht über Geschwindigkeiten mit Überlicht, wir reden nur Unterlicht, sagen wir 50% Lichtgeschwindigkeit. Also es wird Gas gegeben, der Impulsantrieb, also ein normaler Fusionsreaktor sozusagen, gibt nun Gas. Und was passiert mit den Herrschaften? In der Zentrale? Nichts. Die merken nichts. Wenn Sie mit Ihrem Auto, sagen wir mal, auf achtfache Schallgeschwindigkeit sich beschleunigen würden, dann würden Ihre Kinder zu Chunky Salsa verarbeitet werden da hinten. Also richtig mit Schmackes. Ne? Was passiert ist, die Adern werden so zusammengepresst, dass ihnen hier oben einfach das Blut fehlt im Gehirn und sie werden ohnmächtig und werden sterben. Bei Tornado-Piloten zum Beispiel oder überhaupt bei Piloten von solchen schnellen Flugjets, die also mit Überschallgeschwindigkeit fliegen, gibt es spezielle Kleidung, die dazu führen, die im entscheidenden Moment, nämlich bei Beschleunigung der Maschinen, dazu führen, dass das Blut nicht in den Beinen sackt, sondern wirklich auch noch bis zum Kopf transportiert wird. Nun bei Raumschiff Enterprise, ich weiß, die Trägheitsabsorber. Die Trägheitsabsorber tun etwas. Wie soll man sich das vorstellen? Man sitzt im Auto, gibt Gas, aber man spürt es nicht. Das wäre im Auto übrigens sehr gefährlich, ne? Das kann sehr unangenehm werden, wenn man also gar nicht merkt, dass man immer schneller und schneller wird. Für uns sind das physiologisch ganz wichtige Rückwirkungen, wenn wir merken, dass wir sehr schnell werden, dass wir also auch gegen Wände zum Beispiel oder gegen Sitze gepresst werden. Beim Raumschiff Enterprise gibt es den sogenannten Trägheitsabsorber, der eine Art von Antigravitation verursachen muss. Denn die Beschleunigung ist eine Kraft, genauso wie die Schwerkraft eine Beschleunigung ist. Und damit das nun überhaupt nicht auf diese Personen in der Zentrale von Enterprise wirkt, hat man den Trägheitsabsorber erfunden. Jetzt gibt es natürlich auch im Universum von Raumschiff Enterprise eine ganz wesentliche Verbindung, die einfach da sein muss. Sonst könnten nämlich die Kreaturen in diesem Universum gar nicht existieren. Und das ist etwas ganz Einfaches. Das ist die Kette von Ursache und Wirkung. Es kann nicht sein, dass die Wirkung vor der Ursache da ist. Ja? Also ein Trägheitsabsorber zum Beispiel, der muss auch erstmal merken, dass er eingeschaltet wird. Mit anderen Worten, wenn irgendwo einer in der Kommandozentrale nun Gas gibt, dann werden die Trägheitsabsorber mit einer gewissen Verzögerung reagieren. Und diese Verzögerung wäre für die Personen in der Kommandozentrale von Enterprise tödlich. Also eine ganz winzige Verzögerung von nur wenigen Mikrosekunden ausreichen, die molekulare Struktur der Personen völlig zu zerstören, weil die Kräfte bei fast Lichtgeschwindigkeit wirklich unglaublich stark wären. Abgesehen davon muss man sich die Frage stellen, welche Energiequellen ein Raumschiff eigentlich zur Verfügung hat, wenn es mit dem sogenannten Impulsantrieb arbeitet. Bei Enterprise war es der Antrieb durch die Fusion von Atomkernen. Nun, die Fusion von Atomkernen ist ein Prinzip, was wir gerne auf der Erde heutzutage realisieren würden. Etwas ganz, ganz Essentielles, weil es ist die ultimative Energiequelle der Sterne und wir würden natürlich gerne, weil es sie im Prinzip Wasserstoffatome zu Helium verschmilzt und dabei wird Bindungsenergie frei, wir würden gerne genau diese Energiequelle anzapfen heutzutage. Und in der Tat haben wir Anlagen dafür, die zeigen, dass wir gar nicht mehr so weit davon entfernt sind. Sogenannte Fusionsanlagen, in denen Wasserstoffatome dazu gebracht werden, zu fusionieren. Damit ein Raumschiff einen solchen Antrieb benutzen kann, wie zum Beispiel die Enterprise beim Impulsantrieb, muss sie also in der Lage sein, ein sehr heißes Gas, zum Beispiel, so wie wir das jetzt auf der Erde in kleinen Anlagen probieren, wirklich zusammenzuhalten. Dazu braucht man Magnetfelder. Denn wenn Sie also sehr hohe Temperaturen haben für die Fusion von Wasserstoff, braucht man einige Millionen Grad, einige 10 Millionen Grad sogar, es ist also sehr heiß und es gibt kein Material mehr, das dieser Temperatur standhalten kann. Man kann also so ein Gas nur durch Magnetfelder zusammenhalten. Das Dumme ist jetzt, auch im Universum von Raumschiff Enterprise wird es so sein, dass Magnetfelder mit elektrischen Strömen zusammenhängen. Also wenn man ein Gas zusammenhalten will durch Magnetfelder, dann muss man die elektrischen Ströme dazu produzieren. Diese Ströme wiederum induzieren die Magnetfelder. Nun, um elektrischen Strom zu machen, brauche ich aber wieder eine Energiequelle. Also Sie sehen schon, die Katze beißt sich an vielen Stellen. Nehmen wir an, wir hätten ein Fusionstriebwerk in so einem Raumschiff. Was passiert dann? Nun, man muss, um eine Masse wie ein großes Raumschiff zu bewegen, natürlich ein ordentlich starkes Triebwerk haben. Jetzt kann man sich fragen, wie viel Masse müsste denn an Treibstoff mitgenommen werden, also Wasserstoffatome, die ja dann zu Helium zusammengeschmolzen werden und dabei bei der Fusion wird die sogenannte Bindungsenergie frei und das ist letzten Endes die Energie, die ich benutze, um das Raumschiff nach vorne zu transportieren. Also hinten aus dem Strahl geht der Impuls nach hinten raus und das Raumschiff bewegt sich nach vorne weg. Also das heißt, in einem Raumschiff benutze ich Aktio gleich Reaktio, wie wir sagen. Also, wenn ich eine Kraft habe, kommt automatisch eine Gegenkraft zustande. Genau das, was im Zweifel die Leute auf der Kommandozentrale von Enterprise ja eigentlich zu Chunky Salsa verarbeiten sollte, es aber nicht tut, weil diese Trägheitsabsorber angeblich schlagartig einsetzen. Gut, also, dieses Raumschiff benutzt dieses Prinzip für den Impulsantrieb und verschmilzt Atomkerne, Wasserstoffatome, in Helium. Nun gut. Was haben wir da? Wir haben einen Effizienzgrad bei Impulsantrieben von nur wenigen Prozent. Und man braucht unglaubliche Mengen an Wasserstoff, um ein so großes Raumschiff wie die Enterprise zu beschleunigen. Insgesamt braucht man einige tausendmal das Gewicht der Enterprise in Wasserstoff, um dieses Raumschiff überhaupt durch den interstellaren Raum zu beschleunigen. Das ist ein Problem, das kann man ganz leicht lösen, das weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß. Alle Science-Fiction-Freaks haben das schon längst gelöst, das Problem. Indem man nämlich gar nicht diesen Treibstoff mitnimmt, sondern auf dem Weg durchs interstellare Medium sammelt ein Raumschiff den Wasserstoff auf, denn der interstellare Raum ist voller Wasserstoff. Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum. Und dabei kann so ein Raumschiff systematisch sozusagen den interstellaren Wasserstoff verbrennen, in den Helium umwandeln und dann weiterfliegen. Jetzt hat der interstellare Raum einen Nachteil. Also in unserem Universum, er ist sehr leer. Er ist ausgesprochen leer. Also genau genommen ist fast überhaupt nichts drin in ihm. Es ist so ein Teilchen pro Kubikzentimeter. Nicht? Das ist nicht viel. Also hier, Luft hat so 10 hoch 23 Teilchen pro Kubikzentimeter. Das ist also richtig dicht, so können Sie es ergreifen. Da draußen im interstellaren Medium ist nichts los. Das heißt, ein Raumschiff wie die Enterprise mit Impulsen, wir reden nur über Impulsantrieb, ich sag's nochmal, also 0,5 mal C, 50% der Lichtgeschwindigkeit, müsste, um 1 Gramm Wasserstoff aufzusammeln, 1 Gramm, müsste dieses Raumschiff einen Kubus durchfliegen von 40 Kilometern Seitenlänge. So. Dieses Raumschiff braucht aber de facto 300.000 Tonnen an Wasserstoff, damit es sich bewegen kann. Das heißt, es müsste eine unglaubliche Länge mit normalen Triebwerken zurücklegen, um erstmal den Wasserstoff aufzusammeln, den es braucht, um sich so schnell zu bewegen, wie es sich bewegen will. Nun, wenn wir dabei über Lichtjahre reden, und ein Lichtjahr ist die Länge, die ein Raumschiff in einem Jahr, wenn es sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, zurücklegen würde, wenn es sich also um Lichtjahre handelt, um Billionen von Kilometer, und ein Raumschiff bewegt sich nicht schnell genug, dann dauert es ewig und 3 Tage. Ist natürlich schlecht für eine Fernsehserie, ist klar. Nicht? Man muss sich überhaupt fragen, kann man ein Raumschiff in einer vernünftigen Zeit auf solche Geschwindigkeiten beschleunigen? Ich habe ja schon gesagt, normalerweise in einem normalen Universum würde man denken, wenn das Raumschiff sich schon deswegen bewegt, weil eine Kraft eine Gegenkraft hervorruft und deswegen das Raumschiff sich überhaupt nach vorne, nämlich in den interstellaren Raum hinein bewegen kann, dann muss dieses Raumschiff natürlich auch darauf Rücksicht nehmen, wenn es beschleunigt. Eine typische Beschleunigung, die wir noch aushalten können, sind so 3-mal die Erdbeschleunigung, also ohne dass uns schlecht wird. Wenn man ausrechnet, wie lange braucht so ein Raumschiff, um mit 2G-Beschleunigung, wie wir es heißen, also zweifacher Beschleunigung, bis das auf 50% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt ist, dann braucht man 2,5 Monate. Ist also ein Problem, das müsste man echt lösen. Aber kommen wir noch zum Abschluss zu dem Problem mit dem Beamen. Beim Beamen entsteht vor allen Dingen ein grundlegendes Problem, das ist nämlich das, was machen wir mit dem Matsch? Wenn ein Körper gebeamt wird, dann ist es am einfachsten, die Informationen zu beamen. Die Informationen und nicht die Atome. Das macht man ja heutzutage, man scannt einfach zum Beispiel einen Text ein, kriegt die gesamten Informationen, schiebt es zu einer anderen Seite, zu einem anderen Computer rüber, ist überhaupt kein Thema. Und man könnte sich natürlich jetzt auf den Standpunkt stellen, so ein Mensch, also so einer wie ich und Sie, ist im Grunde genommen auch nichts anderes als ein Sammelsurium von Atomen, als von Informationen. Und wenn ich das gut durchscanne, dann kann ich diese Informationen natürlich an jede beliebige andere Stelle transferieren, baue mir die Atome zusammen. Aber was mache ich dann mit den Atomen von den anderen, nicht? Von dem ich da abgescannt habe? Das ist das größte Problem, denn wir verfügen über eine so riesige wir stellen so eine riesige Informationsquelle dar, dass man uns selbst mit dem größten Computer, den wir uns überhaupt nur vorstellen können, nämlich einem Computer, der ungefähr so groß wäre wie die Erde und die entsprechenden Siliziumanteile hätte, dieser Computer wäre nicht in der Lage, die Informationen aufzunehmen. Und damit würde ich sagen, Friede und ein langes Leben.